Und man konnte über viele Etagen hinweg alle möglichen Bilder sehen und auch irgendwelche Texte. Aber eigentlich, was dort präsentiert wurde, war eigentlich nur die sozusagen die ästhetische Revolution, unter Anführungszeichen. Also die, die man eigentlich heute gut verkaufen kann auch. Und weniger das Politische, also die politische Dimension. Ja, soweit einmal der erste Teil. Und jetzt Fragen, wenn es geht. Ja. Also ich kenne ja als Surrealisten eigentlich fast nur Dali. Ich wollte mal wissen, inwieweit der sich da beteiligt hat. Oder war das irgendwie nur so ein Exzentriker, der halt seine Kunst gemacht hat, aber sich politisch eigentlich gar nicht engagiert hat? Doch, also Dali gehörte zwar eher zu jenen, die jetzt nicht zu der KP beitraten. Das war so eine kleine Gruppe von ja, Spaniern und Spanierinnen, also Dali und Buñuel, die halt in Madrid, da gab es so ein Studentenheim, und da haben sich die alle kennengelernt, haben ganz was anderes studiert. Ich glaube, Dali hat Mathematik studiert und Buñuel irgendwas, keine Ahnung, irgendwas, was, also kein Film auf jeden Fall. Und haben aber schon dort begonnen, irgendwie in die Richtung zu arbeiten, und sind dann natürlich nach Paris, weil Paris war das Zentrum der Welt, und haben sich ziemlich bald den Surrealisten und Surrealistinnen angeschlossen, beziehungsweise wurden sie von ihnen akzeptiert, weil sie halt ziemlich durchgeknallte Ideen hatten. Und vor allem am Anfang eher im filmischen Bereich. Also es gibt da den ersten Film, Der andalusische Hund, der also ein ganz kurzer, also 20-Minuten-Film ist. Vielleicht kann sich manche erinnern, also wo man das am Anfang das Auge durchschneidet und dann die Ameisen aus der Hand kraxeln und so. Das war also gefundenes Fressen für Breton und so. Die waren ganz begeistert und haben die natürlich sofort aufgenommen. Das war, ich glaube, 1928. Und 1930 gab es dann sozusagen den großen Skandal, bei dem Dali indirekt involviert war. Also vor allem, wenn man selbst Kunstschaffender ist, stellt sich natürlich die Frage, wie haben die damals gelebt? Ja? Also von was haben die gelebt? Ja? Weil wenn man da eine Revolution macht und so, und irgendwie muss man ja die Miete zahlen und so. Und wenn man Gedichte schreibt, ich meine, man darf das nicht, also jetzt sind Bretons Gedichte im größten Verlag Frankreichs zu kaufen und hin und her. Damals waren es halt so Mini-Auflagen von ein paar hundert Stück, die man eher geschenkt bekommen hat, als gekauft hat. Also wir haben die gelebt und es gab da natürlich Mäzene und Mäzeninnen. Und eine davon war ein Ehepaar, ein aristokratisches Ehepaar, also so, wenn man so will, französischer Hochadel, der Comte Noailles. Der hat seiner Frau, also sehr, sehr reich, ja, also unvorstellbar reich, also zumindest für mich, und der hat seiner Frau jedes Jahr einen Film geschenkt. Ja, also hat irgendwelche Künstler gefragt und Künstlerinnen, bitte macht so einen Film, und das wurde dann zum Geburtstag seiner Frau vorgeführt. Und da gab es halt die zweite Produktion mit Buñuel und Dali, Das goldene Zeitalter, der dann zu regelrechten Straßenschlachten geführt hat. Also das war eher Buñuels Arbeit, obwohl der Max Ernst übrigens da eine kleine Rolle hat und viele andere auch von den Surrealisten, also man bekam auch so Geld als Statist. Nicht? Und also es wurde das Kino gestürmt von, wenn man so will, also Neonazis ist vielleicht noch zu früh der Begriff, aber so von rechtsextremen Gruppen. Es gab dann einen gewerkschaftlichen Ordnungsdienst, der auf das Kino aufpassen sollte. Es wurden dann die Bilder, die im Foyer hangen, viele Bilder von Dali, aber auch von Max Ernst und anderen, wurden beim ersten Mal komplett zerstört, also verwüstet von diesen Schlägertrupps. Also so gesehen war Dali sehr involviert. Was er dann noch gemacht hat, naja, er wurde dann immer mehr zum Exzentriker, und seine verharmlosende Haltung gegenüber Franco und dann gegenüber Hitler, und also wo er halt das irgendwie also sehr komisch drüber gesprochen hat, hat auch dann dazu geführt, dass sich die Surrealisten und Surrealistinnen von ihm sehr stark distanziert haben. Also bis auf eine, nämlich die Gala, das war die Witwe von einem sehr, sehr wichtigen surrealistischen Dichter, dem Paul Éluard, Und die war dann mit Dali verheiratet bis zum Ende. Und ja, aber der hat sich natürlich am meisten verkauft und hat sich auch nicht dafür geschämt, unter Anführungszeichen. Ja, also alle anderen hatten immer so ein mulmiges Gefühl, wenn dann plötzlich die Guggenheims kamen und Bilder kauften. Das war immer so ein bisschen störend, nicht? Dali hat das halt voll genossen und hat dann das Geld verprasst. Er hat sich irgendwas gekauft dafür. Also es gab da, also es war ein eigenes Kapitel, Dali. Aber was ist denn die Einstellung der Surrealisten generell zum Menschen und zum Menschengeschlecht? Also weil, kenne mich nicht sehr gut aus mit dem Surrealismus, aber es wäre halt immer, also was mir halt in den paar Sachen aufgefallen ist, ich kenne, dass der Mensch immer kaputt gemacht wird. Also dass der im Prinzip oft Objekt ist und oft als ja, schlecht ist. Naja, es wird eher, also es gibt da ganz verschiedene Positionen, aber wenn man so will, von Breton in seinen Manifesten und in seinen, also seinen, das haben die auch in der Gruppe geschrieben, wird der Mensch quasi als unterdrücktes Wesen, das nicht zum Ausleben all seiner Freiheiten kommt, beschrieben. Das heißt, solange ein Mensch sich anpasst, ist er ein schlechter Mensch. In dem Moment, wo er alle Fesseln sprengt und ihm halt mit Hilfe der Kunst oder dieser Praktiken, dieser künstlerischen Praktiken, also in dem Moment, wo er sich befreit, kann er quasi als Mensch, also es ist heute ein sehr schwer nachvollziehbarer Diskurs. Ja. Also, wie du sagst, das Menschenbild ist ein sehr, ist einerseits sehr romantisches, andererseits sehr, ja, was man dann später anarchistisches nennen würde. Und es wird eher die Gesellschaft quasi attackiert und das, was sie mit den Menschen macht. Ja, im Anschluss daran, das widerspricht aber doch eigentlich den humanistischen Idealen, die ja die damalige Kommunistische Partei auf jeden Fall bewegte und für die man kämpfte in der linken Bewegung. Also deswegen wundert es mich, dass Dali war ja tatsächlich auch von Frankfurt dann akzeptiert, nicht? Also hat ja eigentlich mit den Faschisten seinen Frieden gemacht. Ne? Also das irritiert mich ein bisschen, weil die Frage war ja nun tatsächlich die und wurde von Ihnen ja so beantwortet, dass das eigentlich bildet doch dann Widerspruch zu den kommunistischen Überzeugungen. Ich wollte dann noch was Zweites fragen, nach dem Krieg, gab es ja nun, also am Zweiten Weltkrieg, kaum aktive Surrealisten. Margrit ist mir im Begriff, aber sonst eigentlich fast niemand. Ja, also der Blaise Cendrars, Aimé César wird ein bisschen als diese Antikolonialismusbewegung von Breton als großer Nachfolger hingestellt, also so in den 50er Jahren. Aber zurückzukommen, natürlich, das war einer der Knackpunkte mit der KP. Also das Bild, das, also diese absolute Freiheit des Individuums, war, dazu ist ja der Breton dann in den 50er Jahren wieder zurückgekommen, nachdem er also endgültig auch mit dem Trotzkismus gebrochen hatte, wenn man so will, also mit jeder Art von kommunistischer Partei, kamen sie wieder zurück zu diesen anarchistischen Ansätzen, die am Anfang, also in Kombination mit dem Dadaismus, aber auch mit den doch in Frankreich sehr stark vertretenen anarchistischen Gruppierungen stattgefunden hat. Also ich glaube, Max Stirn und Bakunin waren dann eher plötzlich wieder präsenter. Und ich meine, der eine Einzige, der nach Spanien ging, ist ja nicht zu den internationalen Brigaden gegangen, sondern zur Colonna de Ruti. Und ich würde mal behaupten, dass Breton, wenn er in der Sowjetunion gewesen wäre, hätte er auch entweder Selbstmord begehen können oder sonst was wäre mit ihm passiert. Also das war einer der Hauptgründe, warum sie hatten ja auch, also Also vielleicht noch ganz kurz mit diesem Selbstmord. Ja. Also es gab 1935 einen Kongress dieser antifaschistischen Schriftsteller und Schriftstellerinnen. Das war quasi eine Vorfeldorganisation der KP auch. Und André Breton war Gründungsmitglied, aber es wurde ihm das Wort verweigert. Daraufhin hat sich in der Nacht davor, also bevor dieser Kongress stattgefunden hat, hat der René Crevel, also ein anderer Dichter, der noch der KP sehr verbunden war, aber auch noch Breton, hat, was übrigens ein häufiges Phänomen ist unter Surrealisten und Surrealistinnen, Selbstmord begangen. Und daraufhin haben die ein bisschen nachgegeben und es durfte sozusagen der Paul Éluard, der halt eher KP-nah war, also ein anderer surrealistischer Dichter, durfte den Text von Breton quasi kurz vor Mitternacht, also kurz bevor die den Saal verlassen mussten, vortragen. Ja, und es wurde auch hingewiesen, dass wahrscheinlich mitten im Vortrag dieses Textes von Breton das Licht abgedreht wird, weil der Saal geräumt werden muss. Das heißt, der Bruch war ziemlich brutal. Ja. Es war nicht so ein Auseinanderleben, sondern gerade aus diesem Punkt her, und weil auch sich Breton und die anderen nicht als, also ich glaube, Stalin hat den Schriftsteller als Ingenieur der Seele bezeichnet, und ich glaube, die sahen sich nicht als Ingenieure von irgendwelchen Seelen. Ja. Ja, aber das war jetzt eigentlich, wenn ich nur sagen darf, das war ja die nächste Phase. Dass mit Stalin natürlich hier keine Verbindung bestehen konnte, ist ja klar. Aber die Frage war eigentlich im Ansatz schon. Im Ansatz war das Menschenbild eigentlich ja, ist es für mich nicht ganz verständlich, dass das Menschenbild kein humanistisch, sogar patriarchalisch scheinbar war andererseits aber man sich nun der extremen Linken verbunden fühlte, die ja ganz andere Ideale hatte. Ich meine, Frauenrechte und das war ja ganz groß geschrieben und bei der russischen Revolution auch im Vordergrund und wurde ja auch erreicht sogar 1917, 18. Also da muss doch, mir ist der philosophische Ansatz oder dieser Widerspruch nicht ganz verständlich. Naja, auch die Psychoanalyse wurde ja von den Kommunisten als bürgerliche Wissenschaft von Anfang an abgetan. Und das war ja einer der Hauptpfeiler des Surrealismus, nicht? Also der Pierre Naville hat ja Jahre gebraucht. Also es war ja, also ich glaube erst nach 5, 6 Jahren hatte, also Pierre Naville war dieser eine Herausgeber und spätere Psychoanalytiker, der Zeitschrift Klarheit, Clarté, hat ja Jahre gebraucht, um die zu überreden, der KP beizutreten, was ja auch nicht alle getan haben. Also einer der konsequentesten quasi Pessimisten, weil das war auch ein Unterschied, also auch wenn man dann später Sartre liest, ja, also der Optimismus hat im Vordergrund zu stehen, ja, neue Welt, Optimismus, und für die Surrealisten und Surrealistinnen war es eher der Pessimismus. Also man soll so frustriert sein, dass man durchdreht und alles kaputt macht. Ja, das wäre das beste Modell. Das heißt, es gab massiv diese Widersprüche und von dieser großen Gruppe, ich meine, es waren doch so ein Umfeld von André Breton und den anderen waren doch, ich weiß nicht, vielleicht 20, 30 Menschen aktiv, taten halt 5 der KP bei. Und sie taten es aus rein pragmatischen Gründen, mehr oder minder, weil es die einzige Partei war in Frankreich, die ein revolutionäres Ziel hatte und gleichzeitig auch eine Massenpartei war. Und sich ganz klar vom französischen Staat und distanzierte. Und die ersten Brüche kamen dann ja eigentlich, also nicht nur mit den Moskauer Prozessen, sondern auch zum Beispiel, was die Surrealisten sehr kritisiert haben und Surrealistinnen, war so eine Art französisch-sowjetisches Freundschaftsabkommen, auch in den 30er Jahren. Das war inakzeptabel. Wie konnte das Land der Revolution mit Frankreich, dem Land, das die Kolonien hat und so, Freundschaft schließen? Ja? Das war die Volksfrontregierung. Naja, das war noch vorher. Also es war ja parallel. Obwohl zum Beispiel während der Volksfrontregierung, also ich glaube, es gab dann diesen Punkt, wo die Gefahr des Faschismus so groß war, dass für Breton und für kommunistische Dissidentinnen und Dissidenten und halt für diese ganzen Gruppen, die im Vorfeld der Volksfrontregierung sich gebildet haben, also dieser Kampf wichtiger wurde als irgendwelche Parteien. Und vielleicht auch noch da hinzufügen, dass ja einige Kommunisten und Kommunistinnen in diesen Vorfeldorganisationen, noch bevor sie die Erlaubnis von Moskau bekommen haben, schon mitgemacht haben, was deren Ausschluss auch bewirkt hat. Also vor allem einer, und das sind ja auch so ganz paradoxe Biografien, die es in Frankreich gibt, also einer der wichtigsten Kommunisten damals, der halt im Vorfeld dieses antifaschistische Bündnis versucht hat, mit zu unterstützen, wurde dann später einer der schlimmsten französischen Nazis, nämlich Doriot, quasi Nummer 2 in der KP, Abgeordneter, Bürgermeister eines großen Arbeiterbezirks und später dann quasi irgendwo gefallen in der Ukraine in SS-Uniform, nicht? Ja. Ich habe auch zwei Fragen, und zwar, was ist mit den Surrealisten oder mit dem Surrealismus nach 45 passiert? Also sind die wieder in ihre Heimatländer zurückgegangen? Gab es große deutsche Surrealisten, die wieder zurück nach Deutschland gekommen sind? Und die zweite Frage, in den 90ern gab es eine große Ausstellung im Ja, 2000 ist es, glaube ich. Wie ist das aufgenommen worden, dass das, was dort ausgestellt worden ist, was ja sozusagen, das ist ja irgendein Output, die Künstler von damals, die wollten ja eigentlich nicht, dass das, was sie von sich geben oder dass das, was ausgestellt wird, so habe ich zumindest verstanden, dass das irgendwie vermarktet wird oder so, sondern dass es eigentlich um seiner selbst willen da ist, aber nicht um jetzt irgendwie als Kunstobjekt bedacht zu werden und dann vielleicht noch verkauft oder konsumiert zu werden. Also Verkaufsausstellungen gab es schon relativ früh. Es gab 1938 eine sehr große Ausstellung in London, also auch von Breton mit organisiert. Es gab in Paris große Ausstellungen. Es gab, also vielleicht, also sie hatten ein bisschen Glück, vielleicht auch, weil sie so hervorstachen aus anderen Künstlerinnengruppen und Künstlergruppen. Und man das Gefühl, also so einige Sammler und Sammlerinnen das Gefühl hatten, da passiert Geschichte, haben die halt massiv eingekauft. Also wie gesagt, Guggenheim, noch viele andere Sammler und Sammlerinnen, also da gibt es genug. Also Miro, Dalí, das wurde alles gekauft. Was Surrealismus nach 45? Also vielleicht erzähle ich eine etwas nicht so weit verbreitete Geschichte, die nämlich Wien betrifft. Ja. Nämlich wie vielleicht auch nach 45 Surrealismus begriffen wurde. Wir haben nach 45 in Wien ein, zwei Remigranten und Remigrantinnen oder Flüchtlinge aus Osteuropa, die halt auch in Wien landen. So, also einer davon ist relativ berühmt geworden, später Paul Celan. Aber es gab auch andere, die weniger bekannt sind, die aus Paris zurückgekommen sind oder aus der inneren Emigration. Und die haben dann ziemlich bald eine Zeitschrift herausgegeben in Wien, die hieß Der Plan, die sozusagen versucht hat, anzuknüpfen an die Moderne vor 38 bzw. 33, ja, also im deutschsprachigen Raum in Österreich. Und gut, das war ein kleines Grüppchen, es war nicht wirklich ein großes Ding. Es gab dann den Art Club, der in diesem Kontext auch existiert hat. Und das war sozusagen die Szene in Wien nach 45, wo halt vor allem Kunst, also Künstlerinnen und Künstler in Ausbildung, wie ich das immer sage, also Kunststudentinnen, sich wiederfanden und eben halt Leute, die halt nicht Nazi vorbelastet waren. Ja. Gab es ja nicht sehr viele, obwohl schon während des Krieges, also gab es in Wien zum Beispiel einige Maler, die sehr wohl mit den Nazis, also diese furchtbare Sachen gemalt haben, da die ganze Zeit, und die kurz, so wie es schon irgendwie ab 44, wie es schon begonnen hat, dem Ende entgegenzugehen, haben die begonnen, surrealistisch zu malen. Ja. Also es ist auch immer, da muss man auch immer unterscheiden, wenn man etwas beschreibt, das schaut so surrealistisch aus, oder es wirkt so surrealistisch, hat es unter Umständen nichts mit Surrealismus zu tun, nur weil da irgendein Vogel herumfliegt und was weiß ich, irgendwas deformiert dasteht oder keine Ahnung. Ja. Und dieser Art Club hatte dann wieder eine Abspaltung zur Folge, und das war die Wiener Gruppe, die sogenannte Wiener Gruppe, die sozusagen auch versucht hat, am Surrealismus anzuknüpfen. Zwei junge Kunststudentinnen, also eine Studentin und ein Student, fuhren dann auch nach Paris, Anfang der 50er Jahre, zu André Breton, nämlich der Arnulf Reiner und die Maria Lasnik, also die zumindest in Österreich sehr berühmt sind, und waren dann sehr enttäuscht und haben dann was anderes dort entdeckt, was sie viel mehr beeinflusst hat, wenn man so will. Nur das Tragische, und jetzt kommt, also einer der Autoren der Wiener Gruppe, Gerhard Rühm, hat dann irgendwann mal später so eine Art Nacherzählung, wie das Ganze entstanden ist, gemacht. Also wie die Gruppe entstanden ist, in welchen Kellern sie sich getroffen haben, und wie der Jazz entstanden ist. Und dann kommt ein ganz schlimmer Satz, also für mich zumindest, vor, nämlich, dass das einzig Schlimme am Nationalsozialismus, oder das Schlimme am Nationalsozialismus sei gewesen, dass der Anschluss an die Moderne verloren gegangen wäre. Punkt. Und sonst nichts. Ja. Und das war die Rezeption des Surrealismus in, oder der Avantgarde, oder das, was man sich darunter vorstellen kann, in Österreich. Es gibt ja noch mehrere Beispiele, zum Beispiel H.C. Artmann, den man ja auch gut vielleicht kennt. Der hat, also wie das Bundesheer wieder neu geschaffen wurde, gab es natürlich Proteste dagegen, also politisch waren sie schon irgendwie. Aber in seinem Gedicht gegen das Bundesheer bezieht er sich vor allem auf die K&K-Armee. Also es gibt kein Wort über die Beteiligung sozusagen an den Wehrmachtsverbrechen. Also das ist kein Grund, warum es kein Bundesheer geben soll, sondern die Dragoner von damals. Ja. Und was Frankreich betrifft, natürlich sind die alle nach Frankreich zurück. Einige haben auch in Frankreich, also ganz paradoxerweise, ich habe es nie ganz kapiert, wieso, aber einer der, obwohl es immer so ein Hin und Her gab, also einer der wichtigsten, am Anfang Surrealisten, aber auch vorher Kubisten und später dann also einfach Mythos in Person, nämlich Pablo Picasso, hatte die ganze Zeit über in Paris gelebt, also wurde weder verhaftet, irgendwas, nichts ist mit ihm passiert, obwohl da seine politische Position eindeutig gewesen ist. Ich meine, sein Guernica-Bild war ja 1937 nicht zu sehen, ganz prominent, war ein Riesenskandal. Oder auch kein Skandal, also je nachdem, von welchem Standpunkt. Das heißt, es wurde versucht, sich wieder anzuknüpfen, nur es hat vielleicht Adorno hat das irgendwie beschrieben, also zu seinen Bemerkungen zum Surrealismus, nämlich dass der Surrealismus halt seinen Schockeffekt verloren hat. Ja. Also 1920 konnte man noch schocken, indem man irgendwie assoziativ irgendwelche verrückten Sachen in den Raum gestellt hat. Nach 1945, glaube ich, war das, was vorher passiert ist, überschockbar. Also prominente Surrealisten, die umgekommen sind. Es gibt Robert Desnos, der wurde deportiert und erschossen. Das sind sozusagen also von den Autoren und Autorinnen, die in den Schulbüchern vertreten sind. Ja, es gab schon dann auch in der Resistance, also zum Beispiel René Char, ein anderer aus dem Surrealismus kommender Autor, also Dichter, der dann eine ziemlich wichtige, also ich glaube, der hieß Colonel Alexandre, also hat eine ziemlich wichtige Funktion im Süden von Frankreich gehabt. Und Max Ernst, also ich glaube, der ist nie nach Deutschland zurückgekehrt, wenn mich nichts täuscht, der ist dann in Frankreich geblieben, also so, oder? Ich weiß nicht. Und ich würde gerne mal bei den Situationisten anknüpfen, wenn du das mehrmals gesagt hattest. Also es gibt diesen Satz von dem Guy Debord, der Dadaismus wollte die Kunst wegschaffen, ohne sie zu verwirklichen, und der Surrealismus wollte die Kunst verwirklichen, ohne sie wegzuschaffen. Und die situationistische Forschung ergeben, dass das Wegschaffen und das Verwirklichen der Kunst eigentlich dieselbe Aufgabe der Aufhebung der Kunst sind. Also könntest du vielleicht anhand von dieser Kritik auch nochmal ein bisschen das Verhältnis von den Surrealisten zur Kunst irgendwie skizzieren und dann ja, wäre für mich auch relativ interessant die Frage, warum es so einen krassen Bruch jetzt von den Situationisten zu den Surrealisten gegeben hat. Also die haben die ja teilweise richtig runtergesaut und es gab zum Beispiel das Ereignis, als die Gruppe um Breton die Situationisten gefragt haben, ob sie zusammen die Feierlichkeiten zum Geburtstag von Rimbaud stören wollen und dann haben die mit einem riesigen Konflikt dieses Angebot abgelehnt. Also, du hast in einem anderen Vortrag mal gesagt, dass, dass der einzige Fehler des Surrealisten gewesen sei, dass, dass sie sich nicht rechtzeitig aufgehoben haben. Ja, meine Frage ist, ist das wirklich der einzige Grund, oder weil es eigentlich doch so viele Gemeinsamkeiten gibt? Mit den Situationisten, ja. Naja, also gut, in deiner Frage ist ja schon viel an Antwort drinnen. Also, also wenn ich das mal psychologisch betrachten darf, ich würde sagen, der Breton hat es nicht akzeptiert, dass, oder hat es nicht verkraften können, dass sozusagen er überholt wird. Das wäre mal so eine mögliche Beschreibung. Hat versucht, sozusagen diese jungen, kritischen Leute da irgendwie einzubinden. Aber das wäre nur gut gegangen, wenn die ihn sozusagen als ihren Guru akzeptiert hätten. Also so weit waren wir dann schon in den 50er, 60er Jahren. Und er hatte diese Funktion. Ja. Und das hat halt viele abgeschreckt. Ja. Also es hat sich dann nach dem Krieg haben sich kaum mehr Leute in ihm gesammelt, die wirklich auch eigenständige Arbeiten, also längerfristig gesammelt machen konnten, ja, oder wollten. Also von denen kennt man, also wie du vorhin schon sagtest, man kennt ja kaum Surrealisten von nach 45. Magritte hat sie schon vorher gegeben und der wurde halt nur dann noch berühmter. Weil das halt, das war nur noch irgendwie so Nostalgie, nicht? Also da, wo die Sprache der funktioniert hat, war halt, oder auch diese Schocks, obwohl man das ja auch nicht überbewerten darf, waren halt in den 20er, 30er Jahren. Aber ich meine, wer hat das damals mitgekriegt? Das waren wie gesagt kleine Publikationen, das waren Zeitschriften in ein paar tausend Stück Auflage. Also irgendwer hat mal recherchiert, das ist also so richtig ein Begriff. In einer Stadt von ungefähr 2 Millionen Einwohnern, wie es Paris damals war, war vielleicht an die 5000 Menschen war der Surrealismus ein Begriff, ja, wenn man es so großzügig rechnet. Das heißt, der Einfluss war minimal. Ja. Und die Aufhebung der Kunst, also die Surrealisten und Surrealistinnen konnten es halt immer nur vorexerzieren mit sich selbst, obwohl das ja teilweise nicht ganz glaubwürdig sein konnte, weil der Breton hat es zwar gesagt und dann hat er Galerie betreut, ja, und Bilder verkauft. Also irgendwie ist schon mal ein Widerspruch da. Wie gesagt, er musste seine Miete zahlen und was anderes wollte er halt nicht machen. Und die Bücher, also von Büchern kann er nicht leben. Und das weiter fortzusetzen nach 45, diese also, wo auch die Sammler gefehlt haben und die Sammlerinnen, war irgendwie, oder auch mit diesem Habitus, war irgendwie ein bisschen etwas eher Abschreckendes für Leute wie Guy Debord, der halt seine eigenen Ideen hatte. Und eigentlich dann auch zum Guru wurde. Ich meine, der hat ja, ich weiß nicht, der hat ja quasi jedes Mitglied der Situationistischen Internationale irgendwann mal ausgeschlossen. Also da gab es ja 60 Ausschlüsse, ich glaube nur einen hat er nicht ausgeschlossen, weil der hat sich von allein, den Asghar Yorn, genau, den hat er nicht ausgeschlossen, weil der hat immer mal viel Geld verdient mit seinen Bildern und hat sich selbst zurückgezogen, weil er sozusagen als wohlhabender Mensch nicht in der revolutionären Bewegung Mitglied sein kann, hat aber dann Geld gespendet. Also, ich weiß, ja. Wie revolutionär war denn das wirklich? Also das entscheidende Ereignis in den 30er Jahren war ja nicht so sehr, also einerseits natürlich in Deutschland, aber war ja der spanische Bürgerkrieg. Und im Spanischen Bürgerkrieg waren ja die Fronten nicht zwischen Kommunisten und Faschisten, später erst nachdem Russland eingibt, sondern zunächst einmal zwischen der viel größeren anarchistischen Bewegung. Und das war, ist mir also nie klar geworden, auch es gab ja die Geschichte der Anarchie als philosophische Bewegung. Mhm. So war das ja nicht. Die Leute agierten ja nicht im luftleeren Raum. Und das ging unter mit dem Sieg der Faschisten. Ne? Wie war denn hier die Beziehung? Also, kann man also sagen, dass diese surrealistische Kunst, das Kunstcafé oder wie man es nennt, eine Beziehung zu den Anarchisten auch eigentlich hatte, mehr als zum Kommunisten, oder wäre das jetzt provokativ? Nein, das stimmt schon. Also wie gesagt, also von den Leuten, die 1936 sich noch zu den surrealistischen Kreisen Montreux-Breton gezählt haben, ging wie gesagt einer in den Bürgerkrieg, und das war Benjamin Perret, und der ging zur Colonna Durruti. Und wenn man schaut, Durruti, es gab zwei große anarcho-syndikalistische Gewerkschaften, also die, weiß nicht, man muss die Dimensionen, also die KP hatte in Spanien 10.000 Mitglieder und diese zwei Gewerkschaften 1 Million. Ja. Ja, ja. Und die haben quasi Barcelona gehalten. Und eine Symbolfigur, aber der starb ziemlich bald, war halt ein ziemlich wüster Typ, also jetzt nicht im negativen Sinn, also der musste schon vorher Spanien verlassen, weil er, also noch unter der Republik waren ja die Anarchisten ja auch schon verfolgt, hat er Banken überfallen für Geld für die Anarchisten und hat dann in Spanien hat irgendwelche, also was jetzt auch in Frankreich passiert, nur mit ein bisschen rabiatere Methoden, ist er halt mit seinen Pistoleros, so nannte man sie, ist er halt zum Direktor der Fabrik reinmarschiert und gesagt, so jetzt gibt es eine Gehalterhöhung oder wir erschießen dich, und dann gab es eine Gehaltserhöhung und so Sachen. Ja, also das war Bonaventura Durruti, und der ist dann, der war halt relativ gut organisiert und kannte sich halt, ich meine, das waren ja alles Arbeiter, die noch nie ein Gewehr in der Hand hatten, ja, und der hatte schon sowas, ja, und deswegen war er dann, hat er halt so eine dieser Milizen gegründet, und die hieß Colonne Durruti nach ihm. Aber er starb ziemlich bald und man weiß nicht genau wieso. Also es gibt das Gerücht, die Kommunisten haben ihn, zuerst einmal die Faschisten haben ihn erschossen. Ja. Also es gibt von Abel Paz, gibt es einen dicken Wälzer über sein Leben. Dann, also auch um diese Kluft zu zeigen, dann zwischen Kommunisten und Anarchisten und Anarchistinnen. Dann hieß es, die Kommunisten haben ihn erschossen, ja, weil er zu gefährlich wurde, also 36. Und dann wahrscheinlich, die wahrscheinlichste Theorie ist eine ganz banale, und dann die dritte war noch, seine Leibwächter haben ihn erschossen, weil sie hatten Angst, dass er sozusagen durchdreht und jetzt zum Führer wird, was irgendwie dem anarchistischen Ideal widerspricht, ja, weil er war zwar ein guter Organisator, aber war kein Chef, ja, also das gab es nicht. Und sie hatten Angst, dass er das jetzt wird und dass die anderen das vielleicht wollen, also haben sie ihn erschossen. Aber es stimmt auch nicht. Es war ein Unfall, also man behauptet, er hat irgendwie, also bei der Autofahrt hat ihm das Gewehr blöd gehalten und hat sich selbst irgendwie, und das hat man erst vor kurzem irgendwie nochmal recherchiert, also der Abel Paz vertritt diese Theorie, aber das konnten sie damals natürlich nicht sagen, weil das wäre peinlich gewesen. Aber gut, aber der Durruti war halt wurde auch rezipiert, man hatte noch, das war zur gleichen Zeit, gab es ja auch, also 36, 37, 38 eher so von Breton aus eine Annäherung an Trotzki. Wie gesagt, dieser gemeinsame Text in Mexiko. Und zu den anarchistischen Wurzeln, wenn man so will, zurückfand Breton erst nach dem Krieg wieder. Ja. Also, aber der Benjamin Perret ging nicht zu PUM, weil da gab es auch eine trotzkistische, oder könnte man sagen, also das stimmt ja auch nicht so, aber Miliz, die PUM. Aber der Perret ging nicht zu PUM, sondern zu den Anarchisten. Hat es überlebt und war sozusagen einer der letzten, nach dem Krieg einer der letzten von der alten Partie, wenn man so will, der bei André Breton blieb, also den er nicht vergrault hat. Ja, Entschuldigung. Ja, ich verstehe nicht so ganz, wie die Surrealisten, inwieweit die halt Kunst und Alltag und Politik zusammengebracht haben, weil irgendwie hört sich das die ganze Zeit so ein bisschen abgespalten an. Das ist doch auch, glaube ich, die Idee der Situationisten oder so, dass halt die Kunst, das Abschaffen einfach meint, dass die Kunst was Selbstverständliches ist und nichts eigentlich. Ja, wie gesagt, das ist vielleicht auch ein Punkt, dem, also in dem Zitat von Debord gut zum Ausdruck kommt. Das Agieren von Breton und von den anderen war in diesem Zusammenhang, man könnte fast sagen, schizophren. Ja. Also die haben zwar in ihren Happenings und in ihren Büchern und in ihren Sitzungen haben sie versucht, anhand dieser künstlerischen Praktiken an sich selbst zu testen, was sie dann den anderen gesagt haben, was sie auch tun sollen, also das automatische Schreiben und. Aber wenn sie dann an die Öffentlichkeit gingen, also vor allem dann später, wenn, gerade in diesem Kontext im Kampf gegen den Faschismus, haben sie sich ganz normalen Vereinen angeschlossen, haben ganz normale, also schon ein bisschen verrückter klingende Ansprachen oder Petitionen verfasst, haben dann später halt ganz normale, unter Anführungszeichen, Radiosendungen gemacht. Also es ist, es war halt sozusagen, also sie haben es, also komischerweise, die Einzigen, die es geschafft haben, darauf beziehen sie sich auch selbst, und der Camus sollte das später nochmal aufgreifen, ich glaube im Mythos des Sisyphus, wenn mich nicht täuscht, nämlich die Frage des Selbstmordes. Also wir haben, gerade am Anfang haben wir einige Autoren und Autorinnen gehabt, die, also vor allem der Jacques Vacher, der ganz am Anfang, der hat irgendwie 10 Kugeln Opium geschluckt, ja, und war dann weg. Und der andere, ich vergesse immer seinen Namen, genau, der Jacques Rigaud, der hat auch sogar ein Buch verfasst über Selbstmord, der hat sich dann auch umgebracht, ja. Und das war immer sozusagen die Frage, ob Selbstmord gerechtfertigt ist oder nicht. Und der Jacques Rigaud hat jetzt nicht viele Gedichte geschrieben oder sonst was, gilt aber sozusagen als ein surrealistischer Dichter, der in der Unerträglichkeit des Seins, also in der Unmöglichkeit, irgendwas zu ändern, quasi den ultimativen Akt setzt und sich quasi umbringt, als Überschock, den dann natürlich niemand tangiert hat. Also es war jetzt nicht, also die Situationisten haben das viel mehr verknüpft, ja. Also die haben Happening und politische Aktion, das war alles irgendwie ein Ding. Ja. Der Breton, der... Haben die das umgesetzt? Was denn? Das halt zu verbinden. Oder? Die Situationisten, ja. Gibt es, glaube ich, in wie vielen Wochen gibt es da einen Vortrag? Steht auf dem Plakat. Aber ich würde durchaus sagen, dass es noch einen Aspekt gibt der Aufhebung der Kunst bei den Surrealisten, was die Situationisten dann später auch übernommen haben, nämlich das Umherschreiten. Also das beschreibt ja der Aragon auch im Pariser Landleben ganz sehr, also was künstlerische Praxis ist, einfach halt durch die Viertel in Paris zu schweifen oder durch die Parks und so, und das halt so eine Sache wird, die zu einer wichtigen Aktivität wird. Ja, ich meine, es gibt dieses eine Buch von André Breton, also noch in der Frühphase geschrieben, Nadja, wo halt ganz bewundernd eine Frau kennenlernt, die er dann Nadja nennt, sie ist anders, die halt genau das gemacht hat. Sie wurde quasi zu einem Idol. Ja. Wenn man dann sich genauer anschaut, was da wirklich passiert ist, und das ist sozusagen das war sein dann, ich meine, das Buch ist sehr schön, ist großartig und man kriegt so richtig Lust, da herumzurennen. Nur die Realität war folgende, dass sie wahrscheinlich gerade also manisch war und halt herumgerannt ist, und wie sie dann tatsächlich eingeliefert wurde in die Irrenanstalt, obwohl für Breton quasi die Irren immer die tollen Menschen waren, er hatte sich halt nicht nur um sie, also dann war sie halt vergessen, ja, war die nächste Frau dran. Also es ist eher so ein romantischer Zugang, also eher so eine Art, ein Show-Effekt, also man reißt was an, aber also zumindest in dieser Zeit. Aber dass da halt Menschen involviert sind, halt wie die Frau, die sozusagen hinter der Romanfigur Nadja steht, die dann quasi interniert wird und dann sich selbst überlassen wird, das ist dann sozusagen die reale Welt, nicht? Aber ein Bestseller geworden, nicht? Das Buch. Gab es Verbindung zur existenzialistischen Philosophie dann, also Sartre, oder wäre ja zeitlich möglich gewesen, denkbar nicht. Also nicht in den 30er, also nicht vor Krieg. Es nee, gab, nee, ich meine 45. Es gab, also es gab ein kurz, also noch eine politische Aktion, eine nicht uninteressante, die dann aber geplatzt ist. Also es gab kurz nach dem Krieg, gab es in Frankreich den Versuch, und zwar an der Spitze mit Camus, Sartre, also bevor Sartre, also Camus war zwar noch KP-Mitglied, aber schon etwas, und Sartre war noch nicht wirklich, also war volles KP-Mitglied, und Breton, eine Partei zu gründen, eine linke Partei von Intellektuellen, und also Schriftstellern, Schriftstellerinnen, vor allem auch mit vielen aus der Résistance, also hätte was werden können. Sie hatten plötzlich sehr viele Mitglieder, und zwar Linke, die jetzt KP-kritisch sind oder antistalinistisch. Der einzige Haken, warum es da nie zur Gründung kam, war, dass ein Teil der Finanzierung, glaube ich, von der Ford Foundation kam, wo wir wissen, also quasi, es war so ein, oder beziehungsweise von einer Gewerkschaft aus Amerika, die, also es gab am Anfang Versuche, so wie das CIAs, linke, antistalinistische Gruppierungen, Parteien zu fördern. Also ohne deren Wissen natürlich. Ja. Aber irgendwann hat man es gewusst und dann war natürlich das Projekt kaputt, weil das nicht vertretbar war, also intern. Von daher kannten sie sich sicher. Aber der Sartre hat nicht sehr viel von Breton gehalten. Also das waren für ihn halt, wie gesagt, bürgerliche Kinder, also er war ja selbst auch nicht da, aber die halt sich gegen die Väter auflehnen, so beschreibt er sie, und die Welt der Väter zerstören wollen. Ja. Und für Breton war halt das, was Sartre so verfasst hat, eher so ein fader Abklatsch seiner großen Ideen, seiner eigenen.